Zum 80. Jahrestag des Sieges in der von Genossin Kim Il-sung organisierten und geleiteten historischen Schlacht von Pozzombo fand vom 1. bis zum 6. Juni eine Exkursion der Funktionärinnen des Frauenbundes des ganzen Landes zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan statt. Sie legten vor dem Exkursionsmarsch an der Bronzestatue von Genossin Kim Il-sung am Siegesdenkmal der Schlacht von Pozzombo Blumensträuße und Blumen nieder und verbeugten sich davor. Während des Exkursionsmarsches hielten sie verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Propaganda- und Agitationswettbewerb und Seminar über die Memoiren der antijapanischen Partisanen ab.